Gut, dann begrüße ich also nochmal alle ganz herzlich heute Abend zu dem Vortrag Konkurrenz und Vereinzelung von Peter Samohl. Ich glaube, die meisten wissen es. Wir haben seit Anfang dieses Jahres eine Veranstaltungsreihe mit dem Titel Lemonade, letzter Montag, Debatten, nee. Analyse und Debatte. Analysen und Debatten, so ist, genau. Der Titel sagt schon, also es sind Vorträge am letzten Montag im Monat. Bisher hat man immer nur Vorträge mit anschließender Diskussion. Wir wollen aber auch in Zukunft andere Formate anbieten. Also für den nächsten Termin Ende Mai ist eine Debatte vorgesehen. Das wird dann noch angekündigt zwischen verschiedenen so eine Gesprächsrunde quasi zwischen verschiedenen Leuten aus dem engeren Krisenzusammenhang ist vorgesehen zum Thema Religion, Religionskritik. Ich verspreche da nicht zu so viel, Peter, das ist schon so beschlossen, glaube ich, oder? Im Veranstaltungsplan. Doch, eigentlich schon, ja. Ne? Ja, gut. Also das wird dann ein anderes Format sein, Diskussionsrunde, und wir wollen auch in Zukunft mit den Formaten so ein bisschen variieren, dass da also auch mehr diskursive Elemente reinkommen, mehr Beteiligungsmöglichkeiten. Heute Abend also erstmal klassischer Vortrag mit anschließender Diskussion zum Thema Konkurrenz und Vereinzelung. Der Vortrag bezieht sich auf das Buch, was der Peter im letzten Herbst veröffentlicht hat, mit dem Titel Die Leistungsdiktatur. Ist erschienen im Schmetterlingsverlag, und ich poste gleich nochmal die Daten, ist aber auf unserer Homepage auch zu finden mit einer entsprechenden Ankündigung. Also wer sich dafür interessiert, kann dort gucken oder eben beim Schmetterlingsverlag. Der Vortrag wird jetzt aber wird jetzt nicht einfach das Buch referieren. Das Buch hat so einen sehr, wie soll ich sagen, eine empirische Ausrichtung. Korrigiere mich, Peter, wenn ich das jetzt so falsch darstelle. Verfolgt also das Thema der Leistungsdiktatur, des Leistungsdrucks, der die Gesellschaft prägt, anhand quasi biografischer Stationen vom Kindergarten bis zur Rente, ja, oder zum Bis zum aus Begräbnis. dem bis zum Begräbnis sogar, okay. Das ist jetzt in dem Vortrag etwas anders, der Schwerpunkt. Also da geht es mehr darum, die theoretische Fundierung nochmal darzulegen, die also quasi dem Buch zugrunde liegt. Ja, will jetzt da nicht gar nicht so viel vorweg sagen. Peter bekommt gleich das Wort. Nur eine Sache noch vorweg. Wir machen ja diese Vorträge, wir haben alle möglichen Aktivitäten und sind immer auch auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Wer also die Möglichkeit hat, uns eine kleine Spende zu überweisen, darüber freuen wir uns. Ich poste jetzt gleich nochmal im Chat an alle den Link auf unserer Homepage, wo die entsprechenden Konten, also entweder übers Konto oder über PayPal, kann man spenden, also wo also diese Kontaktdaten zu finden sind. Ja, der Vortrag wird, nehme ich an, ich glaube, wir hatten gesagt 45 Minuten ungefähr, Ja, Peter. ungefähr. Circa 45 Minuten. Danach machen wir eine kleine Pause, sodass alle erstmal durchatmen können, was weiß ich, eine Zigarette rauchen, irgendwas trinken. Und dann kommen wir wieder zusammen und haben die Möglichkeit, uns auszutauschen. Wir sind nicht so viele. Ich sehe jetzt gerade 27 Teilnehmende. Also ist doch die Möglichkeit, sich da in der Diskussion zu beteiligen. Wer möchte, kann auch gerne schon vorab oder auch nachher während der Diskussion Anmerkungen oder Fragen in den Chat stellen. Ich werde das dann entsprechend auswerten und in die Diskussion mit einbringen. Ja, mein Name ist Norbert Tränkle, steht ja schon dran für die, die mich nicht kennen. Und ich übergebe jetzt das Wort an den Peter. Okay, ja, vielen Dank erstmal, Norbert, für deine Einführung. Ja gut, ich wiederhole es noch einmal, um selber mal in Redefluss zu kommen. Also ausgehend, ich gehe jetzt von meinem Buch aus, insofern, als dass das Buch den Anlass gegeben hat für diesen Vortrag. Nur diesmal geht es halt mehr um theoretische Überlegungen, die so in diesem Buch nur ganz kurz vorkommen und auch nicht so ausführlich und nicht so tief gelegt sind wie jetzt hier. Ja, also wie ich jetzt hier vortragen werde. Insofern gibt es schon noch ein bisschen was anderes und auch was Neues für die, die das Buch vielleicht kennen oder die vielen Auszüge gelesen haben, die an verschiedenen Stellen veröffentlicht sind, zum Beispiel auch auf unserer Homepage. Also ja, gut. Jetzt werde ich mal ganz kurz mit der Technik kämpfen, damit meine PowerPoint-Präsentation auch zu sehen ist. Und dann hoffe ich mal, dass das funktioniert. So, okay. Gut zu sehen, Peter, alles klar, ja. Okay, danke. Okay, also wie gesagt, mein Vortrag heißt Konkurrenz und Vereinzelung. Der Rest ist bekannt. Ja, dann lege ich mal los. Also unsere Gesellschaft ist ja allgemein als Arbeitsgesellschaft bekannt. Das sagen sowohl die ökonomischen Wissenschaften und der Alltagsverstand ist auch nah daran. Menschen sind arbeitende Wesen. Und wenn man zum Beispiel, was weiß ich, auf einer Party oder von jemandem, den man noch nicht so gut kennt, die Frage gestellt bekommt, was machst du so? Dann ist eigentlich jedem klar, es ist gemeint, welchen Beruf gehst du nach? Also wenn ich dann zum Beispiel sage, ich lese gern oder ich gehe gern ins Kino, dann wird man vielleicht eher komisch angeguckt und auf jeden Fall wird nochmal nachgehakt, nein, ich meine, was du arbeitest oder sowas Ähnliches kommt dann. Und auch viele Menschen, also ich würde mal sagen, das Gros der Menschen definiert sich selbst über die eigene Arbeit. Soweit, das ist quasi der Hintergrund unserer Gesellschaft, dass Arbeit halt im Zentrum ist. Das hat halt bestimmte Konsequenzen. Vor allen Dingen, wenn die Arbeit knapp wird, was ja bei uns seit einigen Jahrzehnten der Fall ist. Und meine These ist halt, dass wir sozusagen inzwischen schon einen Wandel von der Arbeitsgesellschaft zur Leistungsgesellschaft durchgemacht haben. Ich zeige das dann gleich noch im Einzelnen. Ich wollte jetzt zur Einstimmung eine kurze Videosequenz zeigen. Die Videosequenz kommt aus dem Film Jobkiller von Costa Gavras, ist aus dem Jahr 2005, ist also noch nicht so alt, man merkt, das ist vom Neoliberalismus, der ja damals sehr fröhliche Urstände feierte in dieser Zeit, sehr stark geprägt. Bei dieser Videosequenz, die natürlich sehr kurz ist, muss ich ein bisschen erläutern, was gerade passiert ist. Also der Protagonist, den wir gleich groß im Bild sehen werden, ist arbeitslos. Ein knappes Jahr ist er das schon. Und er hat einen sehr spezialisierten Job, ist also ein bestimmter Ingenieur in einem bestimmten Industriezweig, welcher ist jetzt egal. Und er weiß, er hat einige Konkurrenten, die er allerdings, schön wäre es, wenn es die nicht mehr gäbe, dann hätte er nämlich bessere Chancen auf eine Stelle, die er gern hätte. Das Problem ist halt, es gibt Konkurrenten, von denen er nichts weiß und es gibt natürlich den Inhaber der begehrten Stelle. Und er wird das Problem auf seine ganz spezielle Weise lösen, was ihr am Ende der kurzen Sequenz schon lesen werdet, sehen werdet. Wie kommt er an diese Konkurrenten dran? Die sind ja irgendwo im Land, ich glaube, das Ganze spielt in Frankreich. Er macht Folgendes, er gibt eine Anzeige auf, also eine Stellenanzeige für eine Stelle, die es gar nicht gibt, die genau sein eigenes Profil beschreibt und bekommt dann über die Bewerbungen, die eingehen, halt mit, wer seine Konkurrenten sind. Die kennt er jetzt also, er kennt den Inhaber der begehrten Stelle. Naja, und jetzt gucken wir mal, was er mit diesen Informationen macht. Selbst wenn ich 1000 Aktionäre umbringen würde, es würde zu nichts führen. Wenn ich 10 Firmenchefs töten würde, die jeder 1000 Angestellte entlassen hatten, was würde das bringen? Nichts. Sie sind meine Feinde, aber sie sind nicht mein Problem. Diese 5 Lebensläufe waren mein Problem. Diese 5 dort. Und Maschfer. Ihr seht schon, wie angedeutet wird, wie er das Problem lösen möchte. Und im Film geht es dann auch darum, Wer sich für makabren Humor interessiert, dem kann ich den Film nur empfehlen. Wie gesagt, er ist von Costa Gavras, eigentlich ein recht bekannter Regisseur, und heißt Jobkiller. Ist allerdings auch unter dem Namen Die Axt auf Deutsch zu haben. Also mit einer der beiden Varianten findet man den Film auf jeden Fall, wer jetzt Interesse entwickelt hat. Gut, aber jetzt zurück. Ich habe jetzt praktisch sozusagen die Videosequenz sollte einfach nur auf das Thema einstimmen und sagen, worum es mir hier geht. Nämlich, dass wir uns jetzt halt in einer Leistungsgesellschaft mit sehr starker Konkurrenz befinden. Satirisch überzeichnet halt in dem Filmausschnitt. Und jetzt gucken wir aber erstmal, wie ist es dahin gekommen. Also nochmal einen guten Schritt zurück. Wir gehen erstmal in die vorbürgerlichen Gesellschaften. Und zwar in den vorbürgerlichen Gesellschaften war es halt so, dass die Menschen gar nicht vereinzelt waren, sondern in irgendwelchen gemeinschaftlichen Formen eingebettet waren. Auch die Produktion, die Güterproduktion, sprich auch die Arbeit, sofern man, das Wort Arbeit gab es in dem Sinne eigentlich damals noch gar nicht. Deswegen ist es eigentlich sinnvoll, in diesem Zusammenhang von Produktion zu sprechen und sagen wir mal Herstellung von den Dingen, die man so braucht. Die war halt eingebettet in die Kultur und einen bestimmten symbolischen Rahmen. Dieser symbolische Rahmen war in enger Verbindung mit der Religion, wurde von ihr gestützt. Die Herrschaftsverhältnisse waren personale Herrschaftsverhältnisse. Also man hatte über sich halt bestimmte Personen, den Baron, Herzog, Fürsten, darüber dann halt über Stufen, der König und über allem stand natürlich Gott, also eine imaginierte Wesenheit, die das alles zusammenhielt. Und man hatte seinen ganz bestimmten Platz in dieser Gesellschaft und alles war über verschiedene Weise ermittelt. Und wer welche Güter bekam zum Beispiel von der Produktion, das war auch dadurch geregelt. Also zum Beispiel nicht dadurch, wer am meisten gearbeitet hatte oder so, sondern auf andere Weise. Diese Verhältnisse waren repressiv, das muss man auf jeden Fall mit dazu sagen. Also es gibt jetzt keinen Anlass, romantisch zu sagen, es waren vielleicht die besseren Zeiten. Die waren vielleicht in bestimmter Hinsicht besser. Umweltverschmutzung war nicht so schlimm, gab es auch schon, aber nicht in dem Ausmaß wie heute. Aber sagen wir mal, das zurückhaben zu wollen, wäre jetzt nun auch nicht die Lösung. Das wäre sozusagen die falsche Richtung, die eher von rechts angedacht wird. So. Gut, aber das verfolgen wir jetzt auch gar nicht weiter. Sondern wie ging es dann weiter nach diesen vorbürgerlichen Gesellschaften? Naja, es kam halt im Laufe der Zeit zu einer Verdrängung und Zerschlagung der feudalen Bande. Und das schreiben Marx und Engels im Manifest der Kommunistischen Partei oder kurz das Kommunistische Manifest, ein Text, der in vielerlei Hinsicht, naja, fragwürdig ist oder in dem auch einiges Fragwürdiges steht. Aber es finden sich darin auch einige brillante Analysen und folgende Zitat ist so eine. Nämlich, was die beiden schreiben, ich lese das mal vor, die Bourgeoisie, wo sie zur Herrschaft gekommen, hat alle feudalen, patriarchalischen, idyllischen Verhältnisse zerstört und kein anderes Band zwischen Mensch und Mensch übrig gelassen, als das nackte Interesse, die gefühllose, bare Zahlung. Also, das ist jetzt natürlich sehr abrupt, wenn ich jetzt sage, vorher waren die alle eingebettet und jetzt sind sie sozusagen vereinzelte Einzelne, wie Marx und Engels hier nahelegen. Es geht mir auch gar nicht darum, die Geschichte nachzuzeichnen, sondern ich will sozusagen die Grundlogik aufzeigen. Natürlich vor allem die Grundlogik der Arbeitsgesellschaft, die dann eingesetzt hat. Es kam dann also zur Vereinzelung. Sprich, die Individuen waren für sich selber verantwortlich und konnten sich in die Gesellschaft nur noch einbringen, indem sie Produkte herstellten, die dann verkauften oder tauschten. Also in der Regel hat sich dann der Verkauf mit Hilfe von Geld sehr schnell durchgesetzt. Machen musste man das, um halt an die Lebensmittel zu kommen, die man brauchte. Also an die Mittel des täglichen Bedarfs und so weiter. Wohnung, Kleidung, Nahrung etc. Und auch ein bisschen, was das Leben angenehmer macht. Das heißt, man produzierte irgendwas für andere, um selbst an die Gebrauchswerte zu gelangen, die man brauchte. Als Schuster produzierte man Schuhe. Vielleicht auch manchmal ein paar für sich selber, aber vor allem, um sie zu verkaufen, um naja, Brot, Bier, Wohnung und so weiter zu bekommen. Ja gut, anmerken muss ich dazu, das ist ein logisches Modell, das gibt natürlich nicht die Historie wieder, sondern sozusagen die Grundlogik des Ganzen. Die Historie war natürlich viel komplexer, da gab es ein Vor und Zurück und es gab verschiedene Dinge, die da passierten. Aber das will ich jetzt gar nicht zum Thema machen. Und man muss auch sagen, ja gut, das habe ich hier mit abgespaltene Sphäre abgekürzt. Die Vereinzelung geht halt zum Beispiel, also nicht runter bis auf wirklich die Einzelnen, dass jeder Mensch als einzelnes Atom da ist, sondern sie ging runter bis auf die Familie. Das hat unter anderem einfach die simple Tatsache, dass Menschen aus zwei Geschlechtern bestehen und um sich fortzupflanzen, halt einen entsprechenden Rahmen brauchen. Und der, muss man fast sagen, degenerierte zur Kleinfamilie, während vorher halt andere Modelle, ja, sagen wir mal ganz abgekürzt, Großfamilien da waren. Wenn man sich jetzt mal, was weiß ich, mal ein bisschen rumspinnt und sagt, wenn Menschen sich durch Knospung vermehren könnten, dann wäre es vielleicht wirklich zu einer Vereinzelung gekommen, keine Ahnung. Aber gut, wir sind nun mal so in einer Lage, dass die gewissermaßen die Kleinfamilie als Zelle der Gesellschaft bezeichnet wird, als Keimzelle der Gesellschaft. Und bestimmte Menschen, in der Regel Frauen, haben halt bestimmte Tätigkeiten, verrichten die Tätigkeiten, die man verrichten muss, damit die Gattung weiter besteht oder damit man das Leben überhaupt aushält. Und die allerdings nicht die Form der bezahlten Arbeit annehmen, sondern die sozusagen mitlaufen müssen. Das ist dann die abgespaltene Sphäre. Das gilt in der Regel, wird in der Regel inferior gesetzt. Also wer wirklich arbeitet und das Geld dran schafft, erfährt in dieser Gesellschaft mehr Anerkennung. Und in der abgespaltenen Sphäre, naja, gut, hatte ich ja schon gesagt. Ich will das auch gar nicht weiter vertiefen, sondern nur erwähnen. Wir sind jetzt also bei der Vereinzelung. In dieser Gesellschaft der vereinzelten, isolierten Privatproduzenten steht halt die Arbeit, während vorher, wie gesagt, so einen ziemlich reichhaltigen und komplexen und komplizierten symbolischen Zusammenhang hatten, mit vielen Geschichten, Erzählungen, mit allen möglichen Sinnstiftungen und so weiter, ist das jetzt halt reduziert auf das, wie Marx und Engels ja geschrieben hatten, auf das nackte Interesse und die bare Zahlung. In dieser Gesellschaft steht halt die Arbeit, die vermittelt die Menschen miteinander. Also Vereinzelung führt zu Privatarbeit und das Produkt, das dabei rauskommt, ist die Ware, die dann halt miteinander getauscht werden. Also die Waren werden miteinander getauscht, hatte ich ja eben schon erläutert. Und im Krisenzusammenhang diskutieren wir schon länger. Das ist jetzt nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern vielmehr auf dem unter anderem von Norbert Tränkle, den ihr eben schon gesehen habt, oder auch von Karl-Heinz Lewitt, Ernst Loof und viele andere, die haben sich hervorgetan, sozusagen dieses Moment herauszuarbeiten. Und wir sind eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass es eigentlich ein Irrtum von Marx ist, mit der Ware zu beginnen. Sondern eigentlich müsste man mit der Vereinzelung und mit der Privatproduktion beginnen. Und die Ware ist dann sozusagen der zweite Schritt. Das wäre wahrscheinlich sogar heute, könnte man Marx wahrscheinlich viel einfacher, also doch, denke ich, schon viel einfacher vermitteln, wenn man mit der Vereinzelung anfangen würde. Das ist heute eine konkrete Erfahrung, die eigentlich fast jede und jeder mal macht oder auch ständig macht. Und daraus dann eben die Analyse zu entwickeln. Ich glaube, dann wäre der Marx auch um einiges zugänglicher. Ja, vielleicht ist das ja auch ein Beitrag dazu. Und es gibt auch viele andere Krisisbeiträge in die Richtung. In dieser Gesellschaft wird alles zur Ware. Ich lasse euch mal ganz kurz Zeit, das zu lesen und zähle in der Zeit ganz still bis 3. Okay, ich denke, jetzt konnte jeder den Text lesen. Also der Sandmann verkauft halt seinen Sand, mit dem er den Leuten Schlaf bereitet. Weil in dieser Gesellschaft der isolierten Privatproduzenten bekommt man halt auch wirklich nur das, was man braucht, wenn man selber was zu verkaufen hat. Sonst ist man aus ihr exkludiert. Und sprich, man wird halt in dieser Gesellschaft auch sehr kreativ, um an Mittel zu kommen, mit denen man dann eben das Geld eintreibt, das man braucht in dieser Gesellschaft. Und was man vielleicht vorher auch freiwillig hergegeben hat, wird dann halt unter Umständen auch zur Ware, wie in diesem Beispiel. Also wir haben jetzt die isolierten Privatproduzenten und die entwickeln unter sich, also wenn sie jetzt diese Waren haben und dann zum Markt tragen, ist ja die Frage, was bekomme ich denn jetzt für meinen Schuh beispielsweise, wenn ich Schuster bin? Und irgendwann kommt man dann drauf oder es ergibt sich, dass die Arbeitszeit das Wertmaß ist, also der Maßstab beim Tausch. Das ist der gefühlte Aufwand der Leute, die natürlich sagen, ich möchte für den sozusagen den angemessenen Gegenwert erhalten. Gegenwert ist der Begriff Wert schon drin. Das heißt, Das wird auf diese Art ergibt sich, das Wertmaß ergibt sich aus der Vereinzelung und aus der Notwendigkeit, mit anderen zu tauschen, meine Dinge zu kriegen, die ich brauche. Und die Arbeitswerttheorie ist eigentlich auch nur hierdurch plausibel, also aus der Vereinzelung und dem, ja, der Notwendigkeit des Warentausches. Viele, die sich mit Marx abgeben, und mir ging das auch jahrelang so, haben ja das Problem mit der Arbeitswerttheorie, dass die einem überhaupt nicht plausibel erscheint. Das liegt natürlich zum Teil daran, dass man mit anderen Werttheorien groß geworden ist, wenn das mal beispielsweise in der Schule mal irgendwann Thema war. Das war zu Marx halt nicht der Fall, da war die Arbeitswerttheorie sozusagen selbstverständlich. Marx hat trotzdem noch mal eine eigene Lesart entwickelt, aber trotzdem stand es eigentlich nicht zur Debatte, dass das Wert durch Arbeit generiert wird. Gut, aber uns ist das heutzutage nicht plausibel. Und ich denke, eine Möglichkeit, das auch uns heutigen mal plausibel zu machen, warum das so ist, ist halt, wie ich gerade dargestellt habe, Vereinzelung, Notwendigkeit des Warentauschs und dann irgendwie Notwendigkeit, sich einig zu werden, was ist denn das nun wert, was wir hier miteinander tauschen. Das heißt, es ist im Grunde, der Arbeitswert entsteht durch ein gesellschaftliches Verhältnis, was ich ja gerade dekliniert habe. Und er erscheint aber als Substanz. Also den Betreffenden, die jetzt ihre Waren da tauschen, die denken, der Wert steckt wirklich in dem Ding drin, in dem Schuh, in dem Brot, das ich dann bekomme, etc. Das heißt, es ist zumindest in der Praxis eine Art Naturalisierung da. Das heißt, man denkt, da wäre eine Substanz, die aber eigentlich gar nicht da ist, sondern die wir praktisch selber, ein Verhältnis, das wir selber ständig produzieren durch unser Handeln und das die Welt selber so nicht hat, sondern erst durch unsere Gesellschaftlichkeit in die Welt kommt. Gut, das ist nochmal, das ist fast nochmal dasselbe. Also wie wird der Wert der Produkte hergestellt? Das ist natürlich Wert wichtig. Es gibt die qualitative Dimension, nämlich dass das als Privatarbeit verrichtet wird. Und die quantitative Dimension eben, dass sich das in Arbeitszeit niederschlägt. Also Arbeitszeit sorgt dann dafür, dass wir auch die Verhältnisse der Güter untereinander zum Beispiel festlegen. Diese Unterscheidung stammt auch nicht von mir, sondern die stammt von Karl-Heinz Levet. Ja, das übrigens alles Texte, die man auf unserer Krisis-Homepage dann auch einfach lesen oder auch runterladen und ausdrucken kann. Das halte ich für eine sehr brillante Analyse und für eine sehr gute Ausgangsbasis halt. Ja, unter anderem auch für die Marx'sche Analyse. Ach ja, gut. Ich lasse euch mal ganz kurz Zeit, das Bild wirken zu lassen. Dass Arbeit sozusagen jetzt miteinander verglichen, also Marx hatte halt den Begriff der Arbeitsgelehrte gebildet und da musste ich an dieses Bild denken und habe gedacht, das zeige ich doch auch mal anderen Leuten. Vielleicht finden die das ja auch ganz gut, also ich mag das. Der Gedanke dahinter ist, dass praktisch, wenn man jetzt verschiedene Güter zum Markte trägt und sich sagt, die sind alle das gleiche Wert, dass dann die Arbeit sozusagen auch gleich wird. Dass man das also nicht mehr die konkrete Schusterarbeit ist und sonstige, sondern einfach nur Arbeit an und für sich. Oder abstrakte Arbeit, wie Marx das genannt hat, oder eben auch Arbeitsgelehrte. So, ich hoffe, das hat sich jetzt gesetzt, der Eindruck. Dann gab es einen, naja gut, das ist jetzt auch nicht wirklich historisch, sondern das ist auch wieder logisch. Dass es praktisch dann eine logische Entwicklung gibt, wenn die Menschen Güter, also es geht um die Entwicklung des fungierenden Kapitals, also was man heute als Kapital kennt, der Industriekapitale vor allem, darum geht's. Wenn jetzt die Menschen Waren herstellen, um sie vermittelt über das Geld gegen andere Waren zu tauschen, dann geht es ihnen um die Ware. Das heißt, es geht in der ersten, also in dem ersten WGW da, geht es ihnen eigentlich um das W, das ganz am Ende steht. Und alles, was vorher ist, das ist nur Zweck, das ist nur Mittel, um an diesem Zweck von diesem W zu gelangen. Wenn die Waren konsumiert sind, dann ist eigentlich alles wieder auf Null und dann fängt man sozusagen wieder neu an zu produzieren. Jeder bekommt die Waren, die er braucht, etc. So ist das ungefähr gedacht. Ereignet sich allerdings so eine Art Sinnverkehrung, dass nämlich irgendwann das G, also das Geld, in den Mittelpunkt gerät und dann fängt man an zu tauschen, um Geld zu vermehren. Also natürlich nicht man, nicht alle, sondern sozusagen diejenigen, die dieses Geld konzentriert in ihren Händen halten. Und dieses Geld, kann man sogar sagen, fängt sogar an, sich zu verselbstständigen. Das heißt, es gibt dann natürlich auch die Entwicklung, dass die Kapitalisten selber zu Angestellten werden, dass es große Firmen werden, mit einem eigenen Verwaltungsapparat, dass sie eigentlich keine mehr so richtig gehört, jedenfalls keine Einzelperson, sondern beispielsweise einer Aktionärsgemeinschaft oder einer Holding oder wie auch immer oder einem anderen Kapital, einem Finanzkapital, vielleicht ist es jetzt eigentlich auch nicht so wichtig, aber sozusagen, dass auf jeden Fall diese Selbstbewegung entsteht, nämlich Geld über die Produktion von Waren zu mehr Geld zu machen. Und jetzt wird nicht mehr getauscht, um an Gebrauchswerte zu gelangen, wie vorher, sondern es wird dazu, der einzige Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten G ist ja, dass das zweite mehr ist. Also es gibt da noch einen quantitativen Unterschied, im Gegensatz zu den beiden Ws in den zwei Zeilen darüber. Denn das sind ganz verschiedene Wesen, ganz verschiedene Dinge. Die Gs sind im Grunde gleich da unten, nur dass das eine mehr ist. Und dieser Tausch, einfach nur um Geld bzw. Wert zu vermehren, Geld ist eigentlich nichts anderes als die Repräsentation des Wertes. Das führt zu Kapital- und Wertverwertung. Ich sage jetzt wahrscheinlich Sachen, die viele von euch kennen, aber vielleicht kennen die anderen nicht und finden die spannend. Deswegen, naja gut, deswegen mache ich es. Ich hoffe, die, die es gut kennen, verzeihen mir. Gut, es kommt dann zu einer, es ist natürlich auch zu einer Konzentration der Produktionsmittel gekommen. Und was dann passiert ist, ist, dass nicht mehr, wobei das war historisch auch nicht der Fall, aber jetzt sozusagen als logische Entwicklung, dass vielleicht vorher, denken wir uns einfach mal, das waren Handwerker, die ihre Sachen hergestellt haben und dann getauscht haben. Die haben also ihre Gegenstände getauscht, ihre Arbeitsprodukte. Und durch dieses Aufkommen von Kapital, die dann die Produktionsmittel immer mehr konzentrieren und auch die Warenherstellung immer mehr konzentrieren auf sich, ist es so, dass andere Menschen gar nichts mehr haben und nur noch ihre Arbeitskraft verkaufen. Das heißt, sie gehen halt hin, sagen, ich kann arbeiten, dafür bekomme ich mein Geld für meine Arbeitskraft. Und es gibt so eine Verlagerung von Verkauf von Einzelprodukten hin zum Verkauf von Arbeitskraft. Und dadurch entsteht praktisch eine ganz bestimmte Menschensorte, wenn man so will, eine ganz bestimmte Schicht, naja, Klasse von mir aus, nämlich Leute, die ihre Arbeitskraft verkaufen. Das führte in ganz spezifischer Weise zu einer Abnahme der Vereinzelung. Also wir haben ja vorher diese vereinzelten Privatproduzenten etc., die nur noch mit ihren Familien verbunden sind, aber sonst nicht. Und jetzt kommt sowas wie so eine Arbeiterbewegung, so eine Arbeiterkultur auf. Mit soziale Integration durch Arbeit, habe ich ja auch nochmal eine Folie. Also es ist dann eben auch in dieser Situation auch so, dass die Menschen halt durch Arbeit in die Gesellschaft integriert sind. Eine andere Integrationsform gibt es praktisch nicht mehr. Anders als bei den vorbürgerlichen Gesellschaften, ganz kurz zurückzuerinnern. Und jetzt ist halt die Arbeit sozusagen das hauptsächliche Integrationsmoment. Gut, ich komme wieder zurück zu dieser spezifischen Abnahme der Vereinzelung, die ganz besonders natürlich in der fordistischen Zeit, das heißt sprich in der unmittelbaren Nachkriegszeit bis in die Mitte der 70er Jahre, ja nicht unmittelbare Nachkriegszeit, da gab es ja einige sehr, sehr magere Jahre mit Hunger und so, aber sagen wir mal bis von den 50er Jahren bis Mitte der 70er Jahre ungefähr, nennt man ja die Epoche des Fordismus. Und da kam es eben auch zu einer spezifischen Abnahme der Vereinzelung. Erstmal dadurch, dass die Konkurrenz oft nur bis zum Arbeitsvertrag da war. Das heißt, als frischer Absolvent einer Lehrstelle oder Universität oder so, kam ich dann auf den Arbeitsmarkt. Und wenn ich eine Lehrstelle hatte, hatte ich vielleicht sogar das Glück und wurde übernommen. Dann hatte ich eigentlich überhaupt keine Konkurrenz gespürt. Oder allenfalls in der Schule. Aber auch eine, im Vergleich zu heute, eher geringere. Gut, also Konkurrenz in der Regelfall bis zum Arbeitsvertrag. Danach war die Stelle oft bis auf Lebenszeit da. Befördert, auch Beförderung ging oft einfach nur über Betriebszugehörigkeit oder Gehaltserhöhung, Beförderung über einfach über die Dauer. Das heißt, selbst da war jetzt Konkurrenz eigentlich keine Sache, die die Menschen spürten. Ein zweites Moment ist Kooperation in der Produktion, also partiell. Das ist zum Teil der Fall, zum Teil nicht, aber in bestimmten Produktionszweigen, dass da kooperiert wurde und das auch nicht als Konkurrenz erlebt wurde. Ferner gab es natürlich auch schon vor dieser fordistischen Zeit die Arbeiterbewegung und Arbeitersolidarität, die dazu führte, dass sich die auch nicht als vereinzelt sahen, sondern eben als Gruppe, die gemeinsam für ein bestimmtes Interesse einstand. Die institutionelle Erscheinungsweise bzw. institutionelle Momente waren natürlich auch Betriebsräte, Gewerkschaften etc. Es gab auch noch weitere Beispiele zu nennen, die Arbeiterwohlfahrt oder Arbeiterkneipen und solche Dinge halt, die halt solche Dinge ermöglichten. Und als letztes Moment gab es sowieso noch einen allgemeinen, also ganz abgesehen von, sagen wir mal jetzt, vom Arbeiterdasein, gab es sowieso einen allgemeinen Wohlstand, der Freiräume eröffnete für ja, bestimmte andere Tätigkeiten, zum Beispiel auch für soziale Bewegungen und Teilnahme daran und viele andere Dinge. Das heißt, es war eine ganz spezifische Zeit. Das war nicht zu vergleichen mit früher. Aber es, ja gut, die Vereinzelung war zumindest teilweise außer Kraft gesetzt. Ja, dann kommt es, und wir wären nicht bei Krisis, wenn ja nicht von Krise auch mal die Rede wäre. Dann kam es halt zur Krise, also speziell in den 70er Jahren. Ausgelöst wurde diese Krise durch ständige Produktivitätssteigerungen, also sprich immer mehr Menschen, also Menschen wurden schon immer durch Maschinen ersetzt, das ist dem Kapitalismus inhärent. Was allerdings lange Zeit funktionierte, war dann, dass neue Produktionszweige entstanden, in denen die Entlassenen dann wieder, also jetzt rein theoretisch, vom Modell her gesehen, gab natürlich spezielle Schwierigkeiten, aber rein modellhaft gesehen, in denen die Entlassenen dann wieder Arbeit finden konnten. Und dann wurde halt die Produktpalette größer, man konnte noch mehr Dinge kaufen, also gerade in Zeiten des Fordismus kam erst das Auto, Küchengeräte, Unterhaltungselektronik etc. etc., die natürlich dazu führten, dass das erstmal kein Problem war. Aber dann erfuhr das Ganze eine unglaubliche Beschleunigung, erstmal durch die sogenannte mikroelektronische Revolution, dass da halt, also ich glaube, ich verliere mich im Detail, also ich will das gar nicht, also jedenfalls erfuhr es eine bestimmte Beschleunigung, die dann dazu führte, dass die Entlassungen einfach schneller funktionierten als die Schaffung neuer Arbeitsplätze, neuer Arbeitsstellen. Also kurz, was da in der Klammer steht, und das ist mit dem Aufkommen der Computertechnologie, der Informationstechnologie, des Internets, der Vernetzung immer extremer geworden. Stichworte, die ich hier aufgeschrieben habe, ist Automatisierung, organisatorische Optimierung, also schönes Betätigungsfeld für Unternehmensberatung zum Beispiel. Jetzt die Industrie 4.0, von der jetzt die Rede ist, die absehbar, also die schon dazu geführt hat, dass die Arbeitsstellen weniger werden. Und vielleicht fast noch mehr, mindestens genauso wichtig ist, dass die Arbeitsstellen teurer werden. Es ist ja so, sozusagen, wenn diese Arbeitsstellen, die noch da sind, mit einer entsprechenden Technik versehen sind, also mit viel Computern und bestimmten Maschinen etc., dann bedeutet das natürlich auch, ich muss für jeden, den ich einstelle, auch das wieder bereitstellen. Also für jeden zusätzlichen Arbeitsplatz muss dann auch wieder entsprechend Technik, Organisation bereitgestellt werden. Außerdem sind bestimmte Bildungsanforderungen an die Menschen zu stellen. Das heißt, diese Arbeitsstellen werden auch dadurch weniger. Oder, und das ist die Alternative zu dem Ganzen, oder die Arbeit wird prekär. Das ist dann Arbeit oft mit wenig Technikaufwand, mit wenig Bildungsanforderungen, voraussetzungslos, die dann aber auch eben oft extrem, die dann extrem schlecht bezahlt wird. Und wir haben ja jetzt die Situation, dass zwar nominell recht weniger Arbeitslose da sind, auch in der Corona-Krise, im Vergleich zu früher, also zu, naja, sagen wir mal vor 2005, recht geringe Arbeitslosigkeit, relativ gering, aber dafür eine enorme Menge an prekären Arbeitsplätzen, die übrigens unter der Corona-Krise besonders leiden. Das ist jetzt gar nicht speziell das Thema, aber das sollte man natürlich erwähnen. Das heißt, durch diese Entwicklung verliert Arbeit ihre integrierende Kraft. Immer mehr Menschen werden freigesetzt und entweder nur noch prekär beschäftigt oder sind gleich ganz auf den Sozialstaat angewiesen. Und auch als prekär beschäftigt, ist man nicht mehr richtig integriert. Also sprich, die Arbeitsgesellschaft verliert einfach die Kraft, die Menschen an sich zu binden. Und eine Gesellschaft, die gar keine andere Ressource hat, als Menschen an sich zu binden, die hat da natürlich ein Riesenproblem. Nämlich, dass sie nicht weiß, wo die Menschen überhaupt noch hin sollen, wo sie ihren Platz haben, etc. Das Problem ist, dann müsste man sich ja eigentlich klar werden, wenn wir es durch Arbeit nicht mehr integriert kriegen, müssen wir die Gesellschaft anders organisieren. Wir sind aber nun mal in einer kapitalistischen Gesellschaft, in der eben das Kapitalverhältnis auch dominiert, in dem auch die entsprechenden Denk- und Verhaltensweisen dominieren. Das heißt, Arbeit steht immer noch im Zentrum dieser unserer Gesellschaft, denn auch nur durch Arbeit gibt es Wert und Kapital. Und es gilt natürlich für die jetzt zunehmend wieder vereinzelten Einzelnen, wie ja auch eigentlich das Bild vorher ganz anschaulich gemacht hat, mit den Menschen, die da eben sozusagen da um den oberen rechten Rand rausfliegen, die halt gilt immer noch der Grundsatz, in dieser Gesellschaft gilt immer noch der Grundsatz, nur Arbeit verschafft einen legitimen Anteil am gesellschaftlichen Reichtum. Das heißt, es gibt natürlich auch über Vermögen, das ist eine andere Möglichkeit. Das ist dann zwar rechtens, aber das ist dann zum Beispiel auch schon nicht mehr so richtig akzeptiert. Und Sozialstaat ist noch weniger gesellschaftlich akzeptiert und man hat entsprechende Probleme mit einem besonders in unserem doch recht repressiven Sozialstaat. Also es ist letztendlich doch wieder die Arbeit, immer noch die Arbeit, die im Mittelpunkt steht in vielerlei Hinsicht. Das heißt, es wird immer noch nahezu verzweifelt an der Arbeitsgesellschaft festgehalten, obwohl ihr die Arbeit definitiv ausgeht. Darauf gibt es jetzt, jetzt noch einen Punkt, lasse ich auch mal ganz kurz wirken. Das ist ein Bild von einem Laden, der hier ganz das ist jetzt inzwischen auch schon über 10 Jahre her, fußläufig vor meiner Haustür, den es da mal gegeben hat. Der hieß einfach Schöner Leben und hat, Geschenkartikel und dergleichen verkauft. Ja gut, dann hat er halt pleite gemacht und hat ein sehr schönes Sinnbild ergeben. Das heißt, mit dem Leben in einer prosperierenden Gesellschaft, in der man mit Wohlstand integriert war, die natürlich auch ihre Probleme hatte, Umweltprobleme etc., das soll ja alles nicht, die war natürlich auch da, aber es war ein relativ angenehmes Leben, in dem fast jeder und jede relativ gut integriert war. Und ja, damit war es aber dann vorbei. Und dann änderte sich auch auf einmal das Motto, sozusagen vorher, Arbeit liegt in der Natur des Menschen oder so. Das war jetzt gar nicht mehr so wichtig, sondern dass man dachte, Anteil am Wohlstand hat nur, wer etwas leistet. Gut, dann wird es zum Motto. Selbstdefinition verschob sich von Arbeit zu Leistung. Die beiden Begriffe sind natürlich miteinander verwandt, aber sozusagen die Legitimation der Gesellschaft läuft jetzt anders, als es vorher war. Nämlich, um das auch nochmal zu verdeutlichen, ein Plakat, manchmal sagt die Werbung eben doch mal die Wahrheit, ein Werbeplakat, auch schon über 10 Jahre her, das ich sehr aussagekräftig fand. Mal ehrlich, es zählt doch nur die Leistung. Ja, ehrlicher geht es eigentlich nicht. Also das fand ich sehr treffend. Okay, die Arbeitsgesellschaft wird zur Leistungsgesellschaft. Das heißt, das hat unter anderem zur Folge, dass wir ja eine Dreiteilung der Menschen hier haben. Einerseits in die Viel- und Normalverdiener, also die, die quasi noch in den alten Normalbeschäftigungsverhältnissen sind, wie die auch heißen, die aber tendenziell abnehmen. Also noch stellen sie die Mehrheit der Beschäftigungsverhältnisse, nämlich im Moment so 60% plus ein bisschen, das ist je nach Definition, also, aber ich würde mal sagen so 60%. Und da ist das, was einem widerfährt, halt Überarbeitung, also auch dort spielt Leistung eine Rolle, auch weil die Drohung dasteht, wenn du nicht genug leistest, bleibst du nicht hier drin. Das Hauptproblem ist halt Überarbeitung mit allem, was damit zu tun hat. Will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Dann gibt es als zweite Gruppe die prekär Beschäftigten, die auch meistens überarbeitet sind, aber dazu bei denen außerdem noch Unsicherheit und schlechte Bezahlung dazukommt. Unsicherheit im Sinne von Zukunftsunsicherheit, dass sie nicht wissen, wie es weitergeht, und Unsicherheit in dem Sinne, dass oft die Bezahlung auch nicht ausreicht, um ja die Lebensumstände zu sichern. Und die dritte Kategorie sind die Arbeitslosen, die kaum Einkommen haben. Also spätestens nach einem Jahr ist man ja auf Hartz IV verwiesen mit diesem Minimaleinkommen und dann noch mit einem repressiven Sozialstaat zu tun hat. Und zurzeit geht es vielen so, also 2/3 bis 3/4, je nachdem, welchen Zeitpunkt man nimmt, Arbeitslose, die direkt in Hartz IV rutschen, also die direkt kaum Einkommen haben und sozusagen das Arbeitslosengeld 1, das ja immer noch ein Prozentsatz des Gehaltes vorher ausmacht. Gut, aber ich will mich da jetzt auch nicht im Detail verlieren. Also wir haben halt diese Dreiteilung zwischen Normalverdienern, Viel- und Normalverdienern, Prekären und Arbeitslosen. Und zwischen den beiden letzten gibt es dann auch oft noch so Wechselkarrieren, also von der Arbeitslosigkeit in die prekäre Beschäftigung wieder zurück. Das sollte man vielleicht auch noch erwähnen. Und wir haben halt diese Dreiteilung. Die Legitimation der Gesellschaft, darauf wollte ich eben auch schon mal hinaus, ist halt, dass früher, also zu fordistischen Zeiten, eine breite Inklusion der Menschen über Arbeit einhergehend mit allgemeinem Wohlstand, heute über Leistung und sozusagen Eigenverantwortung. Also das beim praktisch den Menschen, dass man sagt, ja gut, du hast es halt selber zu verantworten, wie gut es dir geht, musst du halt mehr leisten, wenn du mehr willst oder wenn du willst, dass es dir besser geht. Und damit einhergeht natürlich, dass die Leistungsgesellschaft wieder in die Vereinzelung führt, denn Leistung wird individuell zugerechnet. Also das ist natürlich auch ein Spezifikum dieser Gesellschaft, dass Leistung wirklich den Einzelnen zugerechnet wird. Man könnte sich auch Gruppen oder größeren Organisationen zurechnen, aber das macht man ja zum Teil auch. Aber primär ist, dass man Leistung vereinzelten einzelnen Menschen zurechnet, individuelle Zurechnung. Und das führt natürlich positiv, wenn es gut geht, individualisierte Leistung, dann hat man vielleicht einen guten Stand im Leben. Es besteht aber auch die Möglichkeit des individuellen Versagens. Und daran ist man dann eben auch selbst, schuld, wie man dann auch sagt. Und das ist eben auch Teil der Legitimation der Gesellschaft geworden, dass man praktisch gesellschaftliche Probleme auf die Einzelnen abschiebt. Ein Beispiel, wie das in der Praxis aussieht, also eine Praxis, die jeder kennt, ist natürlich der Schulnoten, in denen es auch solche Aufteilungen gibt und in denen man auch von Lebenschancen abgeschnitten wird. Das wollte ich hier nur erwähnen. In der Arbeitswelt gibt es zum Beispiel das sogenannte Rank-and-Yank-System. Das machen unglaublich viele Betriebe. Und also wenn man da im Internet nachguckt, dann findet man sehr viele. Rank heißt natürlich einstufen, also praktisch die Menschen nach Leistungsfähigkeit ordnen, die leistungsfähigsten oben, die am wenigsten leisten unten, ganz unten. Yank heißt in diesem Zusammenhang so viel wie ausreißen, rauszerren, ausjäten und dergleichen. Das heißt, man will sozusagen die schlechtesten 10% finden und mehr oder weniger aus den Betrieben entfernen, ausekeln. Wie auch immer, da gibt es dann zum Teil auch ziemlich üble Methoden. Rank and Yank folgt dieser 20-70-10-Rule, also Regel, dass man sagt, es gibt 20% Spitzenleister. Wenn dann die Leistungen erhoben werden im Betrieb, dann bekommen diese Spitzenleister Gratifikation in Form von Statussymbolen, größeren Firmenwagen, überhaupt einen Firmenwagen oder einen Parkplatz direkt am Betrieb statt weit draußen auf dem Parkplatz oder eventuell auch Bonuszahlung, vielleicht sogar eine Gehaltserhöhung, also alles so diese typischen materiellen Anreize, die man ja so kennt. Die 70% Normalleister, das große Mittelfeld, wird in Ruhe gelassen und die Low-Performer, die bekommen vielleicht im ersten Jahr, oder je nachdem, wie die Perioden sind, manchmal sind es auch halbjährlich, die bekommen jedenfalls beim ersten Mal eine Einladung zum Gespräch und da müssen sie dann versprechen, sich mehr anzustrengen, damit das besser wird. Beim zweiten Mal werden ihnen dann schon bestimmte Gratifikationen abgenommen, dann müssen sie vielleicht den Schlüssel für einen Firmenwagen abgeben, etc. Solche Dinge halt. Und spätestens beim dritten Mal wird ihnen dann nahegelegt, ob sie sich vielleicht doch mal nach einem anderen Job umsehen sollten. Und man versucht sie dann halt loszuwerden. Das Interessante hieran ist, dass man oft nur ganz bestimmte Werte hat, um das überhaupt festzulegen. Also ist eigentlich auch nur eine Randbemerkung, weil das jetzt nicht meine Hauptargumentationslinie ist. Aber dass man zum Beispiel, wenn man angestellt im öffentlichen Dienst, wo diese Regel übrigens auch angewendet wird, muss man bestimmte Mengen an Akten sozusagen durcharbeiten. Und wenn man das nicht schafft, nach denen wird man dann sozusagen in diese Hierarchie eingeordnet. Dabei wird aber zum Beispiel gar nicht geguckt, wie dick die Akte ist oder ob es ganz bestimmte Probleme gibt, die eine besondere Arbeitszeit benötigen etc. Das wird alles ausgeblendet. Das heißt, es kommt dann natürlich immer mehr zu Handlungen nach Schema F und nach oberflächlichen Bearbeitungen, auch zu Fehlern und so weiter. Ist eigentlich auch nur eine kleine Exkurs jetzt, aber in diesem Zusammenhang natürlich auch wichtig zu erwähnen. Ja, selbst den Siegern geht es in dieser Situation eigentlich nicht mehr unbedingt gut. Stichwort Burnout. Ich lasse das auch mal ganz kurz wirken. Also wieder so ein Fall, in dem die Werbung die Wahrheit spricht. Wobei, da habe ich jetzt ein bisschen manipuliert, habe ich ein Bild ausgeschnitten. Also der eigentliche Sieger ist natürlich ein Student, der da rechts auf dem Bild steht. Aber wenn man an der richtigen Stelle ausschneidet, dann finde ich die Aussage noch viel wunderbarer. Ja, in dieser Leistungsgesellschaft ist halt die Behauptung, jeder kann Gewinner sein, womit natürlich auch, oder jede kann Gewinnerin sein, womit natürlich auch diese Eigenverantwortung mit impliziert ist. Das heißt, wenn du Gewinner sein kannst, bist du selber schuld, wenn du keiner bist. Und so darüber läuft halt zunehmend die Legitimation dieser Gesellschaft, worauf ich halt immer wieder abheben will. Die Integration in diese Gesellschaft, die aber gar nicht mehr richtig funktioniert. Also Integration können sich ja die Verlierer, und von denen gibt es immer welche, ja eigentlich nur, indem sie sozusagen sich beschämt in die Ecke stellen und sich mit dem ein bisschen zufrieden geben, was sie haben. Aber noch scheint das zu funktionieren. Natürlich, vielleicht gibt es auch noch die Hoffnung, dass man vielleicht doch noch mal auf einen grünen Zweig kommt, wie man so sagt. Also, aber an sich beinhaltet diese Leistungsgesellschaft natürlich einen Widerspruch, da es definitiv zu wenig gute Arbeitsplätze gibt. Gut, wenn man genug schlechte schafft, dann oder Arbeit teilt, gute Arbeitsplätze vielleicht auch aufteilt in viele kleine schlechte, dann kann man viele Menschen integrieren, im Sinne von ihnen Arbeit geben, nicht jetzt im Sinne von wirklich gut integrieren, ihnen Arbeit geben. Aber naja, gut, das ist ja nun nicht wirklich teilhaber in der Gesellschaft. Die Legitimation läuft nicht darüber. Mit prekären Jobs bekommt man niemanden zufrieden genug mit dieser Gesellschaft. Gut, und diese Behauptung, jede kann Gewinnerin sein, das steht natürlich auch im Widerspruch zu den Fakten. Nämlich erstens ist es so, vor so einem Wettbewerb um eine Stelle oder was auch immer, sagen wir mal um eine Stelle oder um ein paar Stellen, die vielleicht zu haben sind, ist natürlich klar, das Zahlenverhältnis steht bereits fest. Es gibt nur so und so viele Stellen, egal wie gut die Bewerbungen geschrieben werden. Wenn die ganzen Bewerber brillante Bewerbungen hinlegen oder vorlegen, dann wird dadurch ja keine einzige Arbeitsstelle geschaffen, sondern sie machen sich ja eigentlich nur untereinander schwer. Was zum zweiten Punkt führt, der eigene Erfolg erzeugt ja das Versagen anderer. Das heißt, gut, vielleicht kann ich ja der Gewinner sein, aber dafür mache ich einen anderen eben eine andere vielleicht zu Nichtgewinnerin, nicht vielleicht, sondern ganz sicher zur Nichtgewinnerin. Das heißt, gut, vielleicht kann jeder Gewinnerin sein, aber nicht alle. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied, wie eigentlich jeder sich denken kann. Und natürlich führt das Ganze, diese Logik, auch dieses Rank-and-Yank-System natürlich zu einem Hamsterrad-Effekt. Das heißt, es gibt einen Zwang, sich immer mehr anzustrengen, der führt aber nicht dazu, dass es wirklich einem besser geht, oder dass es wenigstens mehr Leuten besser geht oder sowas, sondern es führt nur dazu, dass sich alle anstrengen und sich an der Grundmisere aber überhaupt nichts ändert, außer im Sinne einer Verschlechterung eben, dass sich das Hamsterrad immer schneller dreht. Und trotz all dieser Widersprüche ist es eigentlich erstaunlich, dass die Leistungsideologie bis heute immer noch erstaunlich gut funktioniert. Das heißt, dass sie immer noch herangezogen wird und es immer noch nicht den großen Aufschrei gibt, dass man sagt, das geht doch so gar nicht. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Es wird gleich eine Videosequenz starten. Ich habe da jetzt auch keine Vorbereitungsfolie. Vielleicht kommt die jetzt. Das ist auch dann aus dem gleichen Film. Und da sagt unser Protagonist einem Werkstattangestellten, wo er sein Auto reparieren lässt, legt er im Grunde seine Vorgehensweise dar. Ich glaube, das kommt jetzt, bin mir aber nicht ganz sicher. Ach nee. Okay, dann kommt es hier nach. Okay. Also Vereinzelung durch das Leistungsprinzip, das heißt, das Leistungsprinzip führt uns auch noch in eine verstärkte Vereinzelung, weil wir eigentlich nur noch damit zu tun haben, untereinander zu konkurrieren. Inzwischen ist es ja sogar so, dass versucht wird, die abgespaltene Sphäre leer zu räumen, was auf der einen Seite gut ist, weil natürlich die Betreffenden, vor allem Frauen, aus der Abspaltung rausgeholt werden, was aber auch schlecht ist, weil sie natürlich dann auch dieser Leistungslogik beziehungsweise überhaupt der schlechten kapitalistischen Logik unterworfen werden. Und das Ganze führt zu einer ständigen Leistungssteigerung nahezu aller Betroffenen, mitsamt dem eben schon dargestellten Hamsterrad-Effekt. Aus dem Miteinander wird zunehmend ein Gegeneinander, weil ich halt die anderen auch als Konkurrenten wahrnehme. Und ein Phänomen, das dabei auch auftritt, ist Mobbing, also sprich, dass Leistungsstarke ausgeschaltet werden. Also das wird in Betrieben ja häufig so, also es ereignet sich häufig in Betrieben, dass besonders leistungsfähige Mitarbeiter dann von den anderen sozusagen mit bestimmten Mitteln ausgeschaltet, mit dem typischen Mobbing, das wollte ich jetzt auch nicht unbedingt weiter ausweiten, aber jedenfalls sozusagen, dass sie auf die Art ausgeschaltet werden. Jetzt hatte ich gerade noch einen Gedanken, der mir jetzt entfallen ist. kommt jetzt nicht wieder aus Miteinander wird Gegeneinander. Da hatte ich einen Gedanken, den ich gerne dazu äußern wollte. Ach ja, genau. Nämlich, dass man sozusagen, wenn man diese Gesellschaft, diese frühere Gesellschaft der vereinzelten Privatproduzenten, also der isolierten Privatproduzenten, die, sagen wir mal, sich modellhaft jetzt als Handwerker betätigen, um ihre Waren zu tauschen, die standen sich eher noch gleichgültig gegenüber, vielleicht sogar ein Stück weit wohlwollend im Sinne, dass man nach Tauschpartnern Ausschau hielt, die man ja brauchte. Das heißt, da war die Beziehung aufeinander im schlimmsten Fall gleichgültig. Bei Mobbing, also in der Leistungsgesellschaft wird daraus im Gegenteil ein immer stärkeres Gegeneinander, weil man sich ja sozusagen um einen immer geringer werdenden Pool an Arbeitsstellen, an guten Arbeitsstellen, untereinander streiten muss und untereinander auskonkurrieren muss. Das heißt, die Vereinzelung wird natürlich durch das Leistungsprinzip in der Leistungsgesellschaft noch viel stärker, als sie früher mal war. Und diese Arbeitersolidarität, ich verkürze das mal, um die anderen Momente, die es zwischendurch gegeben hat, stellen sich als Episode heraus, die inzwischen vorbei ist. Und was natürlich bei dieser ganzen Konkurrenzgesellschaft aus dem Blick gerät, ist die Möglichkeit, das Ganze jetzt zu hinterfragen und zu verändern. Und ich bin jetzt mit meinem Vortrag am Ende. Jetzt kommt noch eine kurze Videosequenz sozusagen zur Ausstimmung, wenn man so will. Hatte ich ja gerade noch mal erläutert. Unser Protagonist sagt einem Werkstattarbeiter, der gerade sein Auto repariert, was er zu tun gedenkt, um sich in der Leistungsgesellschaft zu behaupten. Vielleicht bin ich morgen da. Sie halten hier den Laden zusammen. Oh, wir sind zu dritt. Ich bin der Älteste, also bin ich der Erste, der fliegt. Ja, aber Sie haben die Erfahrung. Tja, aber ich bin es, der am meisten kostet. Aber ich habe einen Plan. Wenn ich meine Arbeit verliere, gehe ich hoch ins Büro und schieße mir vor Ihren Augen eine Kugel in die Birne. Vor Ihren Augen. Und wieso jagen Sie nicht eher Ihren beiden Kollegen eine Kugel in die Birne? Präventiv, meine ich. Präventiv wie das? Sie lassen sich wohl überhaupt nicht unterkriegen. Ich bemühe mich. Ja, und damit bin ich ja, wie schon angekündigt, mit meinem Vortrag am Ende und dann können wir zur Diskussion übergehen.